Telekom Fernsprecher Udauer Straße 43 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift mubistar.mu.ohost.de und das Ganze ist in Form eines Herzes, eines roten Herzens gestaltet. Und als Pfeil, der das Herz trifft, ist eine qualmende Zigarette abgebildet. Anscheinend ein Freund der Raucher. Ansonsten, außer einem Hinweisschild mit der Aufschrift AFH Dialogtage Asklepios Future Hospital, ist hier neben dem Fernsprecher einem Gebäude des ehemaligen Umspannwerks angebracht ist, hier in der Udauerstraße. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.